9. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Winter von Georg Heim. Der blaue Schnee liegt auf dem ebenen Land, das Winter dehnt, und die Wegweiser zeigen einander mit der ausgestreckten Hand der Horizonte violettes Schweigen. Hier treffen sich auf ihrem Weg ins Leere vier Straßen an. Die niederen Bäume stehen wie bettlerkahl. Das Rot der Vogelbeere glänzt wie ihre Augen trübe. Die Chausseen verweilen kurz und sprechen aus den Ästen. Dann ziehen sie weiter in die Einsamkeit, gen Norden und Süden und nach Osten und Westen, wo bleicht der niedere Tag der Winterzeit. Ein hoher Korb mit rissigem Geflecht blieb von der Ernte noch im Ackerfeld. Weißbärtig, ein Soldat, der nach Gefecht und heißem Tag der toten Wache hält. Der Schnee wird bleicher, und der Tag vergeht, der Sonne Atem dampft am Firmament, davon das Eis, das in den Lachen steht, hinab die Straße rot wie Feuer brennt. Ende von Der Winter, gelesen von Hokuspokus.